Der Tag der nationalen Arbeit dämmert bald herauf. Um Mitternacht wird seine Sonne leuchten über Deutschland aus 1000 Feuern, die auf den Bergen lodern. Vor mir steigt von Fackeln beleuchtet aus dem Falbenweiß der blütenübersäten Frühlingsbäume der Turm der kleinen Kirche Thales. Darüber türmen sich die gewaltigen Bergmauern des Hexentanzplatzes und der Rostrappe. Werke der naturgewaltigen Gotteshand, Heiligtümer der Frigga und des Wotan, in deren Steinburgen Jahrhunderte hindurch unsere Vorfahren den Christenkaisern trotzten. Auf den grünen Wiesen des Parkes unter uns steht die SA Thales Standarte 43, Sturm 165. Kamerad Dreier, der sturmerprobte Truppführer, hebt die Hand zum Hitlergruß. Singend empfangen die Kämpfer des nationalen Aufbruchs die Jugend Deutschlands, die Hitlerjugend, den Bund deutscher Mädel, das Jungvolk, das aus allen Gauen des Vaterlandes nach dem Harz kam, den deutschen Frühling in der Nacht zum 1. Mai auf den Bergen zu empfangen. Und braust wie vorhin, wie gestern, wie vor 1000 Jahren. So steigen sie jetzt vom Grund des Bodetals zum Gipfel, zur Rostrappe, deren Steine Zeugen waren einer echten und starken Zeit. Hier stehen tausende Hitlerjungen, geschart um ihren Führer Baldur von Schirach.